Das sieht aus wie harmloser Kristallzucker, doch dahinter versteckt sich die gefährlichste Droge der Welt. So beschreiben Experten Crystal Meth. Ich hab dann halt immer mein Ding gemacht und da hab ich dann halt immer Leute zu mir eingeladen und dann hab ich schon das erste Mal gekifft mit denen.